sebenye ewo meje boni bia ma aya ja. You hear it first. Ewo boni bia ma ya meje sebenye ewo meje boni bia ma aya ja. Yo, sabe, Bane, bia, ma, ya,